Serie. Ich möchte dir und euch einen wunderschönen guten Abend wünschen. In meiner heutigen Sendung dreht es sich um den Musiker Nils Herzogenrath. Titel der Sendung: Alles Brötzen. Alles Brötzen. In dieser Sendung geht es um einen jungen Kerl namens Nils Herzogenrath. Nils ist 22 Jahre alt und kommt aus Essen. Persönlich kennengelernt habe ich ihn vor einigen Monaten anlässlich der sogenannten Pop-Up NRW-Preisverleihung in Düsseldorf. Hinter den Hauptpreisträgern Urban Homes und den Zweitplatzierten der Gruppe Messer aus Münster erreichte Nils mit seinem Ein-Mann-Projekt Vomit Heat Platz 3. Verbunden damit war ein Gutschein über 1000 Euro. Ein Segen, hatte er gesagt, kein Studioaufenthalt. Ein Studio nämlich habe ich selber. Wir hatten uns die Hand gegeben und uns vorgenommen, mal auf einen Café zusammenzukommen. Irgendwann im nächsten Jahr. Jetzt ist bekanntlich nächstes Jahr und nach einigen Mails zwischen uns beiden steht der Plan. Nils kommt mit dem Zug. Steigt um exakt 15.58 Uhr im Wuppertaler Stadtteil Vohwinkel aus und ich stehe dann da auf Gleis 11. Alles bestens. Der Zug ist übrigens pünktlich. Sag mal, Nils, wir könnten jetzt zu Fuß den Berg hoch, dann wieder runter und dann kommt da ein nettes Café. Wäre das okay? Super, sagt er. Wir gehen also los. Nils erkundigt sich, ob die Gegend hier eigentlich noch zum Ruhrgebiet gehört. Und als ich verneine, bringt er mich in Sachen Essen auf den neuesten Stand. Er berichtet von der Hausbesetzung der ehemaligen Hauptschule Bärendelle im Essener Stadtteil Frohnhausen. Im letzten Jahr leider gescheitert, wie er sagt. Und auch das weit über Essens Stadtgrenzen hinaus berühmte und altehrwürdige Jugendzentrum an der Papestraße werde nun ausgerechnet zu seinem 50. Geburtstag abgerissen. Baufällig, asbestbelastet und so weiter. Wehmütig erwähnt er Auftritte von Bands, die weit vor seiner Zeit dort stattgefunden haben. Den von Amondyl etwa anlässlich der internationalen Essener Songtage 1968. Ein Festival, das für viele bis heute so etwas darstellt wie die Geburtsstunde deutscher Rockmusik. Oder auch den Auftritt von Peter Bratzmann, eben da, ebenfalls 1968. Ich zeige mit dem Arm in Richtung der Wuppertaler Innenstadt. Da hinten irgendwo, da wohnt er, der Bretzmann, sage ich. Und füge hinzu, jetzt den Berg noch runter. Wir sind gleich da. Alles Brötzen. Erstmals aufmerksam geworden auf Nils Herzogenrath und sein alter Ego Vomit Heat bin ich bereits vor einigen Jahren. Eine schreibende Kollegin, die geschätzte Katja Pegloff, empfahl mir seine bisweilen radikal lärmende Shoegazer-Musik nachdrücklich und spielte mir sodann auch einige Songs zu, die mir in ihrer schneidenden Radikalität imponierten. Zu diesem Zeitpunkt war Nils in gewisser Hinsicht bereits eine Berühmtheit. Die ungekrönte Königin aller Musikseiten im Netz Pitchfork hatte seine Musik, soweit sie vorlag, in den höchsten Tönen gepriesen. Ein kleines Label aus New York hatte sich zudem die Rechte an ersten Veröffentlichungen von Vomit Heat bereits gesichert. Dann freilich ging dieses Label mit Namen Old English Spelling Bee bankrott. Den relativen Hype freilich um Vomit Heat konnte das gar nicht so recht stoppen. Da war also ein junger Kerl, der zu jener Zeit noch bei seinen Eltern wohnte, der noch zur Schule ging, seinem Abitur entgegensah und der jetzt plötzlich in London spielen sollte. Ohne jede Veröffentlichung. Oder in München, im Vorprogramm von Big Pink, die sich ihn, wie die Managerin schmeichelte, eigens ausgesucht hätten. Aber irgendwie haute alles nie so richtig hin. Mal geriet er unverschuldet in einen Verkehrsunfall, mal standen Arbeiten fürs Abitur an oder eine verdammte Grippe warf ihn kurzfristig um. Einmal waren wir in Salzburg, erinnert er sich, im Vorprogramm von Caribou. Wir? Ja, Marius ist mitgefahren. Marius Lauber, inzwischen besser bekannt als Roosevelt. Die beiden hatten sich, wenn ich das hoffentlich richtig behalten habe, wohl auf einem Festival im Essener Süden kennengelernt. Marius spielte damals noch in der Band Beat Beat Beat und Nils hatte Truppen wie Salty Cheeks oder auch Panzerdivision Copacabana am Start. Wir also im Zug nach Salzburg, sagt Nils, über und über bepackt mit Schlagzeugteilen, Verstärkern und sonstigem Zubehör. Übrigens haben wir das von mir anvisierte Café inzwischen erreicht. Es liegt recht malerisch an einem mit Kopfsteinpflaster beschlagenen Platz, den rundum verschieferte Fachwerkhäuser säumen, sogenannte bergische Bauweise. Ich fühle mich wie in der Schweiz oder sonst wo, sagt Nils, jedenfalls ganz weit weg. Wir hatten damals diese alten Bandbusse, sage ich. Mit dem Zug bin ich, glaube ich, noch nie zu einem Auftritt gefahren. Die Busse waren ständig kaputt. Alle Gagen gingen im Grunde komplett in die Reparatur. So richtig auf Tour gewesen bin ich noch nie, sagt Nils, womöglich sogar etwas wehmütig. Doch nur Sekunden später hält sich seine Miene auf. Wenn alles klappt, sagt er, spielen wir bald in Paris. Alles Brötzen. Ganz kurz mal, wir haben eben Musik gehört des Neuseeländers Conan Moccasin und davor eine Band aus dem Sektor, von der noch zu reden sein wird im Verlauf dieser Sendung, die vierköpfige Band Oracles. Mein Gespräch mit Nils ist kein Interview. Ich mache mir auch keine Notizen. Ich will eigentlich nur wissen, was passiert, wenn sich zwei Leute, 22 Jahre alt der eine, 57 Jahre alt der andere, begegnen, ohne sonderlich viel voneinander zu wissen. Nils pendelt ständig zwischen ich und wir. Da muss ich schon ein wenig aufpassen. Sonst verbrötzt mir alles. Ich zum Beispiel kann bei ihm Vomitit bedeuten oder aber auch DJ. Nils legt auch auf. Alte äthiopische Psych-Funk-Musik, die er im Videokanal YouTube entdeckt und technisch mit Kompressoren etwas fetter macht. Er kauft auch so gut es eben geht, meistens Vinyls und meistens eine Musik, in der kleine und kleinste Teile Sounds umherschwirren, frei angeordnet oder zumindest ziemlich frei. Nils mag alle Facetten von Lärm, Noise. Er mag psychedelische Musik, klar. Er mag kosmischen, insbesondere spirituell beseelten Jazz, etwa von Pharoah Sanders. Das alles erweitert noch einmal um die Sonic Youth Klangavantgarde und das Gesamtwerk des House-Disco-Visionärs Arthur Russell könnte man womöglich ein wenig aufschneiderisch finden, angelesen, auswendig gelernt, irgendetwas in der Art, aber weit gefehlt. Hier stochert jemand in seinem Schokokuchen, der ganze Passagen eines 20 Minuten langen Tracks aus dem Jahr 1968 regelrecht nacherzählen kann. Das Jodeln etwa des Sängers Liam Thomas. Respekt. Jemand, der plötzlich zwei Jahrzehnte vorspringt und mit neuseeländischen Lo-Fi-Bands der späten 80er Jahre um die Ecke kommt, die er folgerichtig verknüpft mit dem, eben gehört, Neuseeländer Conan Moccasin und dessen aktuellen Werken. Und dann sind wir plötzlich wieder bei der Harfenspielerin Alice Coltrane, die, selber bereits betagt, so unglaublich viele jüngere Musiker nachhaltig beeinflusst hat. Obwohl ihre Musik, insbesondere in Fachbüchern wie etwa einschlägigen Jazzlexika, oft nicht sonderlich gut wegkommt. Ihre Musik ist wie der Teller, dem das Wichtigste fehlt. Das Essen, urteilt etwa eins dieser Werke. Was wir daraus lernen? Ganz einfach. Traue keinem Lexikon, keinem Bischof, keinem Minister. Traue nichts und niemandem, außer deinem eigenen Gebrötze. Ganz kurz zwischendurch, alles Brötzen. Wir haben gerade Musik gehört aus dem kommenden Album von Vomit Heat. Hier im Hintergrund My Bloody Valentine, eine Band von ihm ganz schwer geschätzt. Alles Brötzen. Nils, sage ich, den Peter Brötzmann habe ich als Teenager in den 70er Jahren erstmals gesehen. Ich war mit Free Jazz durchaus halbwegs vertraut, aber Brötzmann überforderte mich total. Es kam mir vor, als wäre ich Zeuge einer Wüstenschlägerei zwischen einem Mann und seinem Saxophon. Grauenhaft. Nils lacht. Er mag den sogenannten Harsh Noise, den ungefilterten Urlärm, wenn man so will. Und zugestehen muss ich immerhin dies. Peter Brötzmann ist der weltweit einzige Musiker, aus dessen Namen sich im Lauf der Jahre und Jahrzehnte eine Verbform gebildet hat. Brötzen. Brötzen, ja, das lässt sich sogar googeln. Was aber ist Brötzen? Brötzen ist, wenn halt jemand brötzt. Wenn er auf den Trümmern tanzt, die er selber geschaffen hat. Brötzen kann auch eine fürchterliche Strafe sein. Wem das derzeit alles zu viel wird, Steuerhinterzieher, Geheimnisverräter, Diktatoren, Genmaiskonzerne, man sollte sie alle brötzen. Nils berichtet mir, dass übrigens auch am heutigen Abend gebrötzt wird, beziehungsweise, wenn ich gerade mal auf die Uhr schaue, inzwischen wohl wurde. Er weist mich auf ein Konzert der schwedischen Formation The Thing in Köln hin. Das Vorprogramm im Club TAT bestreitet die Formation Blemishes. Auch sie mit weitgehend frei improvisierter Musik und Niklas Wendt an den Drums und Percussions. Ich spiele mit Niklas in einer Band, sagt Nils. Dieser Bemerkung schenke ich zunächst keine Aufmerksamkeit, da nun ein Stück Kuchen kommt. Apfel. Mann, sage ich, The Thing. Die habe ich jetzt noch in einer Sendung erwähnt, in Zusammenhang mit Nene Cherry. Durch sie auch kenne ich The Thing überhaupt nur. Wer ist denn Nene Cherry, fragt Nils. Sie war einmal ein Popstar, sage ich. Hat sie irgendetwas mit Don Cherry zu tun, dem Trompeter, fragt er nun. Ja, sage ich, er ist ihr Vater. Aber woher zum Teufel kennst du The Thing, wenn du Nene Cherry nicht kennst, will ich wissen. Durch Peter Brötzmann, sagt Nils. Karibu, alles Brötzen, wir. Wenn alles klappt, hatte Nils eben gesagt, fahren wir nach Paris. Wer sich hinter diesem Wir verbirgt, hatte er mir grob bereits bei unserem ersten Aufeinandertreffen im November beschrieben. Oracles, eine neue vierköpfige Band, die versucht, viele der bis hierhin beschriebenen ganz persönlichen Vorlieben auch von Nils in verdichtete Popmusik zu münzen. Was vielleicht so klingt, als sei er der Kopf des Ganzen. Nein, das ist er nicht. Joshua etwa hat bereits in der Liveband von Roosevelt gespielt, schreibt auch Songs. Niklas Wendt, eben bereits erwähnt, ist ein versierter Drummer. Und Dennis Jüngel kommt von einer hochgelobten Kölner Band namens Lüngby, von der freilich ich nicht exakt hier und jetzt weiß, ob die noch mit ihm oder aber ohne ihn existiert oder möglicherweise auch nicht mehr existiert. Am 16. Mai jedenfalls spielen Oracles ihren ersten offiziellen Auftritt im Kölner Laden Club Genau, der, wie ich erfahre, von jemandem aus den Reihen der Urban Homes geführt wird. Erstaunlich, wie sehr ihr euch alle untereinander kennt, sage ich und erwähne, dass das Verhältnis vieler Bands früher doch eher von echtem Argwohn geprägt war. Nun ja, sagt Nils, ein wenig aufpassen muss man schon. Er erwähnt, wie er vor Jahren fast einmal in den Radius des Silbermond-Managements geraten wäre. Unterlässt aber dabei jede naserümpfende Geste. Mainstream halt. Dieser hier, wir sind uns einig, nicht so unsere Tasse Tee. Überhaupt schielen Oracles, wenn es etwa um Plattenfirmen geht, gerne ins Ausland, wo, wie Nils wohl ganz zu Recht glaubt, die Netzwerke rund um den Sound der Oracles einfach enger geknüpft sind. Auch der Betreiber des einst pleite gegangenen Labels aus New York hat sich letztens wieder bei ihm gemeldet. »Lass es uns nochmal versuchen«, hat er gesagt, »ich bin wieder flüssig und kann dir eine Veröffentlichung diesmal wirklich garantieren.« Nee, hat Nils gesagt. Er nämlich ist sich, was sein eigenes Projekt Vomit Heat betrifft, längst mit einem Label aus Saarbrücken einig. Media de Morte heißt es. Das, der Kopf der Company ist ein Mann namens Pascal Hector. Selber Musiker inmitten eines, Achtung, rund 10-köpfigen Kraut-Ambient-Drone-Kollektivs namens Datashock. Pyramiden von Gießen hat dieses Kollektiv das aktuelle Album betitelt. Mir sind dankenswerterweise und freundlicherweise eine ganze Reihe von bisher nicht veröffentlichten Tracks kurzfristig für diese Sendung zur Verfügung gestellt worden. Es muss ja immer schnell, immer kurzfristig gehen. Und wenn ich von diesen Tracks spreche oder wenn ich das erwähne, dann meine ich natürlich einen von Nils Herzogenrath himself als Vomitit, den ich bereits gespielt habe, und insgesamt zwei aus dem Fundus der etwas poppigeren Variante, wenn man das vielleicht so aus der Hüfte mal eben sagen kann, von den Oracles, nämlich die ich jetzt gerade zum insgesamt zweiten Mal gespielt habe, mit bildhübschen Arrangements, voller Überraschungen, verblüffenden Überraschungen. Ich finde das ganz großartig. 6 Tracks sind fertig produziert und mir eben zur Verfügung gestellt worden, aber noch ohne Label und noch entsprechend nicht veröffentlicht. Oracles, Brötzen, alles Brötzen. Nils mag alte Keyboards, klar, auch absolut preiswerte, die man für weniger Euro bei eBay schießen kann, wie er sagt. Diese Dinger provozieren Fehler, die ihren unnachahmlichen Reiz haben, findet er, der in regelmäßigen Abständen auch eine Radioshow produziert. GLBC nennt sich der Netzsender mit insgesamt 4 Aktivisten, darunter auch eine Frau namens Frau Koludewig. Regelmäßig besucht er ein Festival in Belgien, Krag, ein richtiges Brötz-Festival. Am Wochenende war er auf dem Destructiva-Festival in Witten, welches innerhalb seines Noise-Abends, Lärmabends also, auf Bands wie Moloch und Katastrophia setzte. Klingt gut. Es gilt einfach einmal festzuhalten, mitunter sind da Titel und Namen im Spiel, mit denen hat man bereits mindestens zur Hälfte die ganze Partie gewonnen. Nils weiß nur zu gut, dass ich irgendwo in dieser Sendung deshalb natürlich auch den House Techno Club seines Bruders erwähnen werde, den jener in Essen betreibt. Und das tue ich jetzt. 19 Down heißt der Laden, also 19 unten oder 19 runter. Alle nur denkbaren Humphrey Bogart und sonstige Detektivstreifen sind mir bei Nennung dieses Namens durch den Kopf geschossen. 19 runter. Es kann sich doch vermutlich nur um Stufen handeln, oder? Richtig, sagt Nils. 19 Stufen runter. Merkwürdig, sinniert er. Ausgerechnet dort habe ich noch nie aufgelegt. Obwohl mein Bruder es mir mehrfach bereits angeboten hat. Ein feiner Laden ist das. Man könnte dort schon ziemlich gut mal so richtig alles brötzen. Zahlen bitte, bedeute ich der Kellnerin. Wir beschließen, den Berg hoch und dann wieder runter zu gehen bis zum Bahnhof. Die Luft ist angenehm kühl und trocken. Nils erwähnt seinen Kunstlehrer, der hat ihm noch zu Schulzeiten manch guten Tipp gegeben. Wie auch sein Vater, ohne den er womöglich nie auf die britische Band Talk Talk gestoßen wäre. Wie kann man nur so plötzlich aufhören, überlegt er. Warum bloß hat Mark Hollis das damals gemacht? Genau kann ich ihm das auch jetzt nicht sagen. In einem jedenfalls sind wir uns einig. Life's what you make it. Das Leben, es kommt halt darauf an, was man daraus macht. Gute Nacht. Und gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian.